from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Nicht. Oder? Einfach ein bisschen voll, quatschen. Sollen wir voll. Überhaupt was anderes auch quatschen? Ach, scheiß drauf, nee. Machen einfach so, wie wir Bock haben. Geile Seite übrigens, SpotTrack. Das ist für alle Contracts und Salary Caps und so, ist alles mega detailliert aufgeschrieben. Das ist so eine SpotTrack, ja. Ich schicke dir den Link jetzt einfach gleich. Für Cap Room, Maximum Cap Room, alle Contract Details und so, Best Value Contracts, ist echt mega, mega gut. Okay. Die nutze ich recht viel für NFL, weil da ist es ja nochmal undurchsichtiger, was die Contracts betrifft, wegen den ganzen Non-Guarantees. Ich habe gerade auch was geschickt übrigens. Unser Foto für den Post heute, habe ich vorhin gemacht. Gucken, ob dir das gefällt. Warte, ich habe nur die Vorschau. Fällt noch runter. Ja, auch mit dem Blöd mag ich ganz gern. Okay. Kannst du denen noch brennende Hände machen oder so? Ey, wie soll ich das machen mit Paint? Was glaubst du, was ich hier in so einem James Camerons Studio rumsitze oder was? Du könntest wenigstens du kannst so ein Flammen-Emoji machen und das bei Durant in die, auf diese Hand machen. Ja, oh scheiße, jetzt habe ich das Bier schon geöffnet. Können wir das auch mit reinnehmen? Ist schon. Nimmst du schon auf? Ja, ja. So Leute, dann geht das jetzt los. Das war dann die Präambel. Das war die Präambel mit dem Zisch. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, einem NBA und Basketball Podcast. Der zweite Teil von Folge 97. Mir ist übrigens eingefallen, Phil, wir haben schon lange die 100 Folgen voll eigentlich. Wir haben nämlich mal so Weihnachtsspecials gemacht, jetzt heute zum Beispiel. Gar keinen Fall. 100. Folge wird Feuerwerk. Da machen theoretisch... Machen wir was richtig Geiles. Da würde vielleicht sogar wieder eine unserer innovativen Facebook-Live-Sessions veranstaltet werden. Das ist ja jetzt schon ziemlich ausgelutscht, das Thema, ne? Naja. Ja, da gab's sowas, ne? Wink, wink. Ja. Ne? Kein Beef, Mann. Wir haben uns alle lieb. One love. Wir haben es ja versprochen. Wir haben gestern ein paar Thesen aufgestellt. Heute Nacht war dann das Spiel 2 der Finals und wir wollten heute gucken, weil Pfingstmontag ist und wir beide Zeit haben, ob diese Thesen eingetroffen sind. Insofern der zweite Teil von Folge 97, wie immer präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin, basket.de oder Facebook für mehr Informationen. Ja, ich werde jetzt bei jedem Schluck Bier genüsslich verlauten lassen, dass ich Bier trinke. Es schmeckt mir gerade sehr gut. Habe ich auch sehr nötig, muss ich sagen. Unabhängig davon freue ich mich, dich wieder an der Strippe zu haben. Ja. Das ist ja wirklich ganz kurios, dass wir uns mal länger nicht sprechen und dann mal ganz so häufig. Insofern, vertraute Stimme, legen wir doch direkt los. Ich glaube, der Quote of the Day warst du. Wo du mir ans Herz gelegt hast, wenn du dir überhaupt eine Sekunde anguckst, dann guck dir bitte die Session an, wo Kevin Durant LeBron's Soul klaut. Seele klaut. Ja, genau. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben? Ja, ich kann dir mal unseren Chat vorlesen von WhatsApp von heute Morgen. Du hast nämlich ein bisschen was sehen können, aber dann auch Teile nicht. Und ich habe das Spiel gestern Nacht geguckt. Und dann hast du geschrieben, Moment, können wir auch ein bisschen später aufnehmen, dann würde ich mir noch ein paar Szenen angucken. Habe ich gesagt, ja klar, wollen wir das um 3:30 machen, top. Wenigstens Quarter 1 oder Quarter 3 gucke ich dann, hast du geschrieben. Dann habe ich geschrieben, guck Quarter 4 ab 7:30, die Sequenz 7:30 bis 6:20, da haben sie ihre Seele genommen. Das ist auch tatsächlich, glaube ich, so gewesen. Mann. Das war der. Sein Zitat, fuck you LeBron, my time now, Moment. Ja, das war die Szene für alle, die das Spiel selbstverständlich gesehen haben, und das seid ihr alle. Das war die Szene, wo im vierten Viertel Kevin Love gegen Kevin Durant aufgepostet hat. Er hat den Ball aus seinen Händen gegessen. Ihm noch was hinterhergerufen, ist dann selber nach vorne gegangen, hat einen unmöglichen Bankshot reingehauen und Kevin Love wieder irgendwas in die Fresse geschrien. 20, 30 Sekunden danach steigt er zum Dreier hoch und nochmal 20 Sekunden danach steigt Curry knapp hinter der Mittellinie zum Dreier hoch und die Halle ist explodiert. Das Dach ist bis nach San Francisco geflogen. Ja, und da hat man nur noch, also die Körpersprache der Cavs war nicht ganz überraschend. Ja, hängende Schultern ist gar kein Ausdruck, die hingen so in Richtung Knie, glaube ich. Das war echt. Das ist witzig, weil diese Sequenz hatte ich mir über Reddit dann eben schon in der Mittagspause mal angeguckt. Und ich habe genau das auch gesehen, was du gerade erwähnt hast. Ich habe ganz am Ende pausiert, just nachdem der Korb beziehungsweise der Ball durch die Reuse geflogen ist, habe ich es pausiert und es sind direkt alle, kollektiv alle Köpfe aller Spieler der Cavaliers, ob auf der Bank, auf dem Feld, ob Trainer, ob Zeugwart, alle nach unten gegangen. Alle 45 Grad nach unten. Ja, es ist so krass. Also das, deswegen und man kann sehen, wie das Leben aussehen und rauskommt. Wirklich, echt. Dracula Nostradamus Teil 2. Ja. Also zack, die Warriors haben in der Szene den Spielern von Cleveland einfach den Spaß an ihrem Sport genommen, glaube ich. Es war wirklich entsetzlich zu sehen, was das für eine Machtdemonstration war. Entsetzlich in dem Moment, dass das Spiel dann wieder so einseitig gekippt ist. Wir reden jetzt gleich noch über den Anfang des Spiels natürlich, wo das noch gar nicht so danach aussah unbedingt, aber ja, es ist schon krass, wenn Steph Curry mit einem Triple-Double nicht der beste Spieler auf dem Court ist, ne? Finde ich. Ja, hat aber auch ganz anders gespielt. Der Schuss ist nicht ganz so gefallen, das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, hat aber dafür den Weg an die Freiwurflinie gesucht und gefunden. Mhm. 10 Freiwürfe in einem Viertel hat er gemacht, das ist, glaube ich, auch ein Novum gewesen, zumindest für ihn. 14 insgesamt, 100% von der Freiwurflinie, das war schon allererste Sahne. Aber es war im Prinzip wirklich wieder Durantula, die ihren Killerinstinkt bewiesen hat. Sowohl mit Playmaking, dass da natürlich Klay Thompson, wink, wink, auf deine Prediction hin, dann eben nicht wieder so einen Rabentag hat. Das kommt dann natürlich noch drauf zu. Allein die Plus-Minus-Zahlen sind da natürlich schon absolut abartig. Wo fangen wir denn mal an? Ich würde sagen, lass uns vorne anfangen, oder? Also okay, im ersten Viertel, wo es noch nicht so dominant war. Also ich fand, wenn ich kurz einsteigen kann, ich fand nämlich, die Cavs haben das zu Beginn richtig gut gemacht und vor allem LeBron, ihm hat eigentlich so die bis 5 Minuten vor Ende der Halbzeit eigentlich die Halbzeit gehört. Ich fand es genau richtig und hat mich auch, also du weißt, ich bin nicht der größte LeBron-Fan, aber ich dachte, ja, endlich, Mann, hör auf, ständig zu versuchen, irgendwie dieses Jumper-Game von den Warriors mitzugehen. Er ist halt ein ums andere Mal immer wieder nur zum Korb gezogen und niemand konnte ihn aufhalten. Er hatte diesen super krassen Dank über Iguodala. Er hatte Korbleger gegen Durant, Korbleger gegen Klay Thompson. Keiner kann ihn aufhalten, wenn er das macht. Insofern dachte ich erst so im ersten Viertel oder bis Mitte des zweiten Viertels, ja Mann, genau das ist die Marschrichtung, die gegangen werden muss. Gib LeBron den Ball, stell die Schützen nach außen, er zieht und zieht und zieht und zieht und einfach. Aber das kannst du natürlich nicht über 48 Minuten machen. Selbst die Maschine LeBron James hat irgendwann einfach keine Luft mehr. Aber da dachte ich so am Anfang des Spiels, okay, eigentlich ist genau das der Weg, wie du die schlagen kannst. Ja, und ich habe sogar noch geschrieben, eigentlich wäre es jetzt, man will natürlich nicht zu sehr Unkenrufe hier von sich geben, aber es wäre schon krass, unter welchen Umständen überhaupt ein Spiel gewinnen kann gegen sie. Einige von euch werden jetzt mit den Augen rollen und sagen, ja, Meister, guck doch mal auf den Tacho. Letztes Jahr haben die Warriors noch dominanter die ersten beiden Spiele gewonnen und wie ging es dann aus? Nur diesmal wurde eben Harrison Barnes mit Kevin Durant ersetzt. Und so Steph Curry hat keine Knieverletzung und Draymond wird nicht gesperrt wahrscheinlich. Genau. Ja, das macht das halt schon ein bisschen was aus. Und LeBron hat wirklich, das sieht so effortless aus von ihm. Das war sogar die erste Possession der Cavs im gesamten Spiel, wie er dann halt gegen LeBron, gegen Draymond aus dem Dribbling heraus halt zum Korb zieht und dann Korbleger reinlegt. Auch. Also ich meine, wir würden uns ja die Hosen voll machen, dass der Ball aufgegessen wird. Die könnten ja den Ball weghauchen von unserer Hand schon. Und dass er den dann noch so reinlegt, das Timing ist schon echt grandios. Dennoch, ja, ohne Spiel ist nichts gewesen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Auch Kyrie Irving hat nicht das gezeigt, was man von ihm eigentlich erwartet. Hat seine typischen Kyrie Irving Highlights, wo er eben den Gegenspieler vernascht mit einem Dribbling aus der Hölle. Aber ich schweife schon wieder ein bisschen ab. Bleiben wir vielleicht doch in dem Moment, wo es noch eng geblieben ist. Ich glaube, das haben sie sehr gut gemacht, die Cavaliers, wie du schon gesagt hast, dass sie da das Spiel auch unterbunden haben. Sie haben sehr, sehr viele Turnover erzwungen, dieses Spiel. Das war in der Hinsicht ganz anders. 20 im Vergleich zu 4 der Warriors im ersten Spiel und haben eben daraus auch punkten können. Nur, letztlich sind es diese Runs, die sie dann doch gekillt haben, vor allem Anfang des dritten Viertels. Ja, also wenn man sich die erste Halbzeit nochmal anguckt, ich meine, ich frage mich halt, was Cleveland noch viel besser machen kann, ehrlich gesagt, weil sie haben 10 Steals in der ersten Halbzeit gehabt, Curry hatte 6 Turnover, sie haben Curry deutlich unter 40% Shooting gehalten, gerade von 3, wie du gesagt hast, hat er nichts getroffen, er ist ja eigentlich nur an die Linie gegangen. Durant war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so exorbitant dominant irgendwie, dann hatte man so ein bisschen das Gefühl, Kevin Love hat auch seinen Schuss gefunden, hat glaube ich sogar 4 von 4 angefangen. Und das alles zählst du zusammen und denkst, okay, wenn das jetzt alles zusammenkommt, dann, und Draymond Green war auch noch mit schnellen 2 Fouls irgendwie in Foul Trouble, musste auf die Bank, dann denkst du, okay, jetzt ist was drin. Und dann guckst du nach der Halbzeit und denkst, ja, die haben ja trotzdem 67 Punkte gegen sich gekriegt. Trotz 10 ja. Steals, zig Turnovern, schlechten Shooting Percentages, knallen die Warriors 40 Punkte im ersten Viertel und 67 in der ersten Halbzeit rein. Ja. Ja, und dann ist es natürlich schwierig. Aber du hast gerade Kyrie Irving angesprochen. Denn als dann die zweite Halbzeit losgeht, ich meine, das hatte natürlich, glaube ich, schon mit LeBrons Luft zu tun, dass er nicht mehr so stark zum Korb gezogen ist. Aber ich glaube auch ein Stück weit mit Kyrie Irving, weil du hattest ja gestern diese Rechnung aufgemacht. So, was muss eigentlich passieren, wenn alle 3 Big Three bei den Cavaliers, sag ich mal, 30 Punkte machen? Wer macht dann den Rest? So, es fehlen dann immer noch 20, 30 Punkte irgendwie, um diese Firepower der Warriors zu schlagen. Und Kyrie hat halt einen schlechten Tag erwischt und dann hat sich LeBron vielleicht so ein bisschen gezwungen gesehen, auch dann die Verantwortung für die Dreier zu übernehmen. Und das geht halt meist in die Hose. Ich zähle gerade die Possessions tatsächlich. Ich kann das jetzt nicht sagen genau, weil ich nicht weiß, wie viele End-Ones es gab auf Seiten der Cavaliers. Mhm. Aber sie hatten über 115 Possessions. 115! Wahnsinn. 100 Field Goal Attempts haben sie genommen, 19 Freiwürfe und 15 und 9 Turnover. Mhm. Also der Pace ist ja abartig hoch gewesen und ich weiß nicht genau, inwieweit man eben sagen kann, ja, geht den Pace nicht mit, im Zweifel musst du mitgehen und ja. Cleveland hat ja auch wirklich eine Wahnsinns-Offense selber, also es ist ja jetzt nicht so, dass sie irgendwie ein Distant Second wären oder sowas, aber das Problem ist, wenn du diesen Pace mitgehst, dann bist du eigentlich fast schon doomed. Also fast schon den unten zum Fraß vorgeworfen. Das Ding ist, ich glaube, sie haben auch gar keine andere Möglichkeit, weil der Kader ist ja genau dahin aufgestellt worden, dass du um LeBron und Kyrie, der selber seinen Schuss kreieren kann wie kaum anderer, eigentlich fast nur Dreierschützen im Kader hast. Was willst du denn dann machen, außer einen schlechten Pace mitgehen, wo du die Jungs so schnell wie möglich an die Dreierlinie kriegst oder in der Ecke versteckst und dann eben das Shooting mitgehst? So haben sie ja bisher alle anderen Mannschaften in der Regular Season in den Playoffs auch platt gemacht. Du hast ja jetzt keinen, und da sollten wir jetzt vielleicht auf deine erste These dann zu sprechen kommen gestern, du hast ja jetzt keinen dominanten Big Man, wo du sagen kannst, du nimmst das Tempo aus dem Spiel raus, weil er nämlich dann irgendwie im Setplay dafür sorgen kann, den Warriors richtig weh zu tun. Das wäre ja die Aufgabe von, zumindest was die Rebounds angeht, von Tristan Thompson gewesen, aber der hat ja wieder nur 20 Minuten gespielt. Ja, offensichtlich hat Tyronn Lue gesagt, dass Tristan Thompson offensiv ihnen zu sehr schadet und zu viel Platz nimmt, für LeBron in die Zone zu ziehen und er ihn deshalb nicht spielt. Also, wie gesagt, ich muss das ein bisschen unter Vorbehalt sagen, weil ich jetzt nicht das gesamte Spiel auf aufmerksam zu Hause geguckt habe, wink, wink. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, wie sein defensiver Impact ist. Du hast davon gesprochen, dass er aussieht, wie, weiß ich nicht, Peter Wunderlich von, wie heißt nochmal der? Oh, Löwenzahn. Peter Lustig, nicht Peter Wunderlich. Oh ja. Oh, wie komme ich denn da drauf? Peter Wunderlich. Geil. Ja, aber der ist immer so langsam gewesen. War ein langer Tag für dich, Phil. Ja. Peter. Nein, aber es ist so, er sieht total müde aus und dann haben sie haben sie für ein paar Minuten mal Channing Frye reingebracht, irgendwie als großen, und der wurde direkt von Iguodala bei einem Korblegerversuch aufgebracht. Auf den Scheiterhaufen wurde der gelegt. Wirklich. Direkt. Also einfach ins Bett gelegt hat er ihn. Tschüss, setz dich wieder hin, Junge. Aber ich will doch noch nicht schlafen. Nein, du gehst jetzt ins Bett. So. Tschüss, Abmarsch. Ja, aber also bitte, ihr kennt das natürlich, wenn wir das immer so ein bisschen mit absolut leichtsinnigem Humor vermischen, aber es ist schon ein bisschen Wahrheit mit drin. Wir haben das nämlich gestern erwähnt, wenn ich jetzt mal charmant überleiten darf auf meine zweite Prediction, die natürlich eine ganz andere war. Und da habe ich ein bisschen Nostradamus gespielt. Denn kurioserweise habe ich gesagt, dass Ian Clark der Bankspieler sein wird von beiden Teams, der am meisten scored. Und wer hat 3 Sekunden vor Schluss in der dicksten Garbage-Time Dreier reingeballert? Den Game-Winning Ian Dreier. Ian Clark, sodass er also gleichzog mit John Livingston und 10 Punkten. Ich hatte also damit dahin gesehen recht sogar. Ich habe es abgefeiert. Aber es gibt tatsächlich noch eine ernste Komponente von. Beim Klamauk, im Prinzip die Leute, die vernünftige Minuten gespielt haben, sind Livingston, Iggy, Clark und West. Ja. Die letzteren beiden sogar noch mit einigen Garbage-Minuten, aber trotzdem, sie wurden gespielt. Und das ist ein ganz anderes, viel diverseres Spielermaterial, als was eben dann von Cleveland von der Bank kommt, die im Prinzip alle gleich spielen. Bis auf Shamp, der trotzdem versucht zu werfen, das aber nicht kann, der aber trotzdem aggressiv war, hat im Prinzip Cleveland niemand aufs Feld bringen können, der was anderes gemacht hat, außer in der Ecke zu stehen und vermeintlicher Dreierschütze zu sein. Mhm. Ja, ich habe jetzt auch schon heute Morgen bei Bleacher Report gelesen, dass geunkt wird, dass wohl Shumpert das dritte Spiel starten wird, weil J.R. Smith so eine katastrophale Leistung jetzt schon wieder abgeliefert hat. Er hatte in der ersten Halbzeit schon 2 Szenen, wo er einmal Steph und einmal KD beim Dreier gefoult hat, was natürlich, also es darf einfach einem langjährigen Veteranen wie ihm, auch wenn ich jetzt seinen IQ so knapp über Grasnarbe ansiedeln würde, aber das darf ihm trotzdem nicht passieren, das geht nicht. Gerade gegen die Warriors, das sind dann einfach Grasnarbe? Grasnarbe. Peter Lustig. Grasnarbe, ja. Löwenzahn. Löwenzahn. Ja, über Löwenzahn, ja. Ja, das darf ihm einfach nicht passieren. Und das hat Shumpert eigentlich ganz gut gemacht. Also wenn man jetzt mal bei Cleveland ein paar Lichtblicke rausnehmen möchte, dann fand ich, im Rahmen der Möglichkeiten hat er tatsächlich gegen KD auch die beste On-Ball-Defense gespielt. Also Shumpert ist ja auch eigentlich, über was anderes kann er ja seine Minuten gar nicht rechtfertigen, außer über Defense und ab und zu mal einen offenen Dreier. Und das hat er eigentlich echt ganz gut gemacht, fand ich. Und wen wir oft kritisiert haben, aber der für mich echt ein gutes Spiel gemacht hat, ist tatsächlich Kevin Love. Also du hattest gestern noch in dem Pod gesagt, dass er eigentlich gar nicht im Post genutzt wird. Und das haben sie jetzt an der einen oder anderen Stelle echt mal öfter gemacht. KD, da kommen wir zu meiner Prediction, hat tatsächlich ein paar Minuten auf der 5 gespielt. Das war aber jetzt nicht, wie ich gestern dachte, so die neue Death-Line-Up, sondern einfach darin geschuldet, dass Draymond Foul-Trouble gehabt hat. Aber das hat gut geklappt. KD durch seine Länge hat da natürlich super viele Rebounds und Blocks geholt. Aber Kevin Love hat sich das ein oder andere Mal echt richtig gut durchsetzen können. Und er ist eigentlich, ich hätte vor der Serie immer gedacht, dass so der Nummer 1 Wingman auf jeden Fall Kyrie Irving wird von LeBron. Aber in den ersten beiden Spielen war es eigentlich durchweg Kevin Love, muss man sagen. Ja, also was vielleicht so die rundere Performance betrifft, hat er auch nur 30 Minuten gespielt sogar. Das hat natürlich mit dem vierten Viertel dann zu tun, aber dennoch. Ja, klar, das war, was sein Wurf betrifft, im ersten Spiel nicht unbedingt so, aber natürlich ist er einer der Faktoren, die dann umso mehr Last schultern müssen, wenn Tristan Thompson schon nicht mehr so viel auf dem Parkett steht. Insofern denkt man sich das natürlich schon, dass man da versucht, ein bisschen Gegengewicht zu setzen zu dem schnellen und kleinen Spielstil dann eben der Warriors, die ja wirklich immer kleiner gehen. Draymond Green, 2. Mal in Folge in Foul Trouble und dann Kudos zu dir, dass du es eben predicted hast, aber dann natürlich auch ein bisschen aus der Not geboren. Dass dann eben Durant auf die 5 geht. Interessantes Spiel. Klay Thompson übrigens, kleine Anekdote noch von mir, sehr, sehr guter Screener. Also es gibt kaum einen Backcourt-Duo, wo der Shooting Guard so effektiv ins Pick and Roll gehen kann, wie bei Klay Thompson. Auf Anhieb würde ich sogar, ehrlich gesagt, keinen einzigen in der Liga dir nennen können, Was vielleicht so körperliche Stärke. Her, vielleicht Jimmy Butler von der Statur, aber der macht das aber nicht oft, ne? Du kannst dann eben auch kein Pick and Pop spielen. Also wenn dann gehatcht wird beim Pick and Roll oder eben man ein bisschen mehr Druck aufbaut oder ein bisschen vielleicht sogar ins Doppeln geht, was den Ballführer betrifft, dann kann er halt einfach dann poppen. Okay. Ja, tut mir leid. Dann kann er halt Pick and Pop spielen und dann eben den Dreier swischen. Und das macht er wirklich enorm gut, dass er da den Picks stellt und eventuell dann auch eben zum Korb zieht und rollt. Und das ist ja so gefährlich. Das ist ja so gefährlich. Also KD mit seinem Ausnahmespiel wieder, Steph mit trotz schlechter Field Goal Percentage über 30 Punkten, weil er so auf deiner Linie war. Und jetzt hatte man so langsam das Gefühl, auch bei Klay Thompson kommt das Selbstbewusstsein zurück und auch der Schuss zurück. Und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was du da noch gegen machen willst. Also er hat so diese nicht nur die Sachen, die er zum Korb gezogen ist, auch schon im ersten Viertel direkt, dieser End One, wo er, ich weiß gar nicht, wer es war, über den er da fast drüber gesprungen ist, im Zweifel auch wieder J.R. Smith. Das hat schon gezeigt, dass er irgendwie seine Confidence nicht verloren hat, aber dann im dritten Viertel so, wenn der Run der Warriors dann anfängt und sie brauchen ja maximal 2-3 Minuten, um jedes Team aus der Halle zu schießen, irgendwie ein 2-Minuten-Run reicht ja schon. Dann fängt natürlich auch so ein, ne, dann laufen diese Automatismen ab und dann hat sich eigentlich ein Ball von Curry, der rübergepasst worden ist, einmal fast über den ganzen Court, den er ganz unten an den Knöcheln gefangen hat, dann nimmt er sich trotzdem anderthalb Meter hinter der Dreierlinie diesen Dreier, so einen Lustwurf und knallt den rein. Daran sieht man schon, dass das Selbstbewusstsein irgendwie wieder zurück ist. Und ganz interessant fand ich, mir gerade die Pressekonferenz angeguckt von ein paar Leuten und Draymond Green sagte, also ich habe bisher, KD kenne ich jetzt noch nicht so lange, aber mit ihm habe ich Olympia halt gespielt, aber Steph kenne ich schon was länger. Ich habe die beiden noch nie so locked in gesehen wie in den ersten beiden Spielen. Und ich hatte dir vorhin geschrieben, so ein bisschen erinnert mich das Ganze, und deswegen finde ich auch, hinkt der Vergleich zum letzten Jahr so ein bisschen, so von wegen, ja, aber letzter stand es auch 2-0 und bla. Das erinnert mich so ein bisschen an die Spurs aus 2014, die halt nach dem Ray Allen-Dreierjahr wieder zurückgekommen sind im nächsten Jahr und wirklich, wo man das Gefühl hatte, die sind auf einer Mission. Und die wollen, die Miami Heat damals um LeBron und Wade, wollen die vernichten. Die wollen nicht einfach nur gewinnen, die wollen die vernichten. Und irgendwie macht sich so langsam das Gefühl breit, das könnte bei den Warriors dies Jahr ähnlich sein. Der wohl KD letztes Jahr nicht dabei war, aber er hat halt aus 2012 noch seine eigenen Erfahrungen mitzubringen. Den Vergleich mit dem Jesus Shuttleworth Dreier und dem damit eingehenden Schock fand ich übrigens sehr, sehr clever von dir. Da würde ich dir wirklich jetzt ein bisschen einen kleinen Lorbeerkranz überreichen, weil das wirklich mich auch zum Nachdenken angebracht hat oder mich dazu geführt hat, dass ich ein bisschen nachgedacht habe. Es ist nämlich doch mehr als einfach nur eine Storyline, ein Momentum, was irgendwie in den sozialen Medien dann eben hochkommt, in diesem Noise im Allgemeinen, dass man eben sagt, ja, die haben einen Point zu proven. Ja, so Chip an der Schulter, ne, sowas. Genau. Und ich glaube schon, dass es ein bisschen mehr als das ist, dass man wirklich intrinsisch diese Motivation sucht aus diesen Erlebnissen, die man eben in den Vorjahr oder den Vorjahren hatte. Das hat man auch bei Dirk gesehen. Also wirklich 2011, wenn man da zurückgeht. Nach dem ersten oder zweiten Spiel, nach dem zweiten Spiel, wo sie ausgeglichen haben in Miami, da hast du wirklich gesagt, Meister, ich glaube nicht, dass der auch diese Finals verlieren wird. Der ist einfach so geisteskrank locked in. Also wirklich, der hat ja einen leeren Blick gehabt bis ans Ende der Finals. Bis 10 Tunnelblick. Sekunden vor Schluss im Spiel 6. Hat der im Prinzip es nicht gerafft, hat gesagt, okay, hier Turnaround, Jab, Step, Jumper oder so. Und hat halt alles gleich gemacht. Eine Maschine von einem Sportler und hat auch nie losgelassen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Auch bei denen, dass sie sehr daraus gelernt haben. Wir alle wissen, dass die, aber sie haben ja ein 3-1-Lied eben versenkt, Witze noch überall omnipräsent sind. Und sie sind wirklich auf einer Mission, das auszuradieren. Ja, und Dirk ist auch ein super Beispiel, weil da ist es genau das Gleiche. Ich glaube, sowohl die Spurs damals nach dem reellen Dreier, als auch Dirk, als er dann wieder dieses Feindbild Miami in den Finals gesehen hat, oder auch jetzt die Jungs gegen Cleveland, du hast irgendwie, kann ich mir vorstellen, das Gefühl, dass dir was genommen worden ist, was eigentlich dir gehört hätte. Also es war ja so, bei Dirk, er lag 2-0 vorne in den Finals. So, es war eigentlich seine Championship. Nein, die wurde ihm dann genommen. Eigentlich auch recht unrealistisch, ne? Aber die Serie ist gekippt. Bei San Antonio genau das Gleiche. Es waren noch 2 Minuten zu spielen. Eigentlich hätten sie das Spiel 6 gewonnen, wären Champion gewesen. Dann fliegt dieser Dreier, die Serie dreht sich und eigentlich ist ihnen auch das genommen worden, was ihnen gehört hätte. Und ich glaube, die Warriors haben genau dieses Selbstverständnis, dass sie sagen, ey, unter normalen Umständen, wenn Steph letztes Jahr fit gewesen wäre und Draymond nicht gesperrt worden wäre, dann hätten wir euch hier 4-1 aus der Halle geblasen, Freunde. Und das machen wir dieses Jahr wieder gut. Ja. Und manche machen es natürlich etwas subtiler durch Handeln und durch Taten, andere durch Worte. Joe Lacob ist einer der Eigentümer der Warriors, der dann ja die ganze Zeit gesagt hat, ja, wir waren das bessere Team. Mhm. Was natürlich kompletter Unsinn ist, wenn du halt, du könntest sagen, die Warriors haben die Championship verloren, mehr als das ist Cleveland gewonnen. Aber das bessere Team über 7 Spiele gewinnt immer das bessere Team. Genau. Ja. Ja, eben. Also ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie, der Pokal hat seine eigenen Gesetze oder sowas. Weißt du, wo dann irgendwie Bielefeld gegen einen kleinen gewinnen, gegen einen großen gewinnen kann. Man spielt 7-mal gegeneinander und das bessere Team hat 2-mal davon ein Heimspiel zu Beginn. Ja. Insofern ist das absoluter Stuss. Und das merken einige Spieler, dass man eben dieses Stigma dann überkommen möchte, dass man die Witze nicht mehr haben möchte und so weiter und so fort. Das Stigma, ein Stigma wird jedoch bleiben. Ich weiß, dass du auch ab und zu ganz gerne die Konsole mal anwirfst, wenn es denn die Zeit erlaubt, und 2K, die 2K-DVD reinwirfst. Insbesondere auch nächstes Jahr werden die Golden State Warriors immer noch das Team sein, das man nicht spielen darf. Nein, stimmt. Aber LeBron, also wenn sagt wir man, beide spielen... Komm, lass mal zocken. Man darf nicht Golden State. Nee, aber wenn wir beide zocken und auch unser gemeinsamer Kumpel Lampe, wenn der auch hier ist, dann ist eigentlich klar, dass man Golden State auch in diesem Jahr und Cleveland oder letztes Jahr auch Miami oder vorletztes Jahr auch schon nicht nehmen durfte. Habe ich aber auch noch nie genommen, weil ich eh immer... Ja. Weil ich eh immer Gigi Datome oder also Rest in Peace mit seiner NBA-Karriere oder halt Jonas Jerebko nehme. Man nimmt aber auch seine halt eigenen alles. Teams, weil das dann so peinlich ist, gegen den anderen zu verlieren. Ich will aber auch nicht mit Yogi Ferrell spielen. Nee, das stimmt. Aber ich habe noch einen Punkt. Der hört sich an wie ein schlechter R&B-Artist. Yogi Ferrell. Ne? Ja. Das stimmt. Yogi Ferrell featuring Flo Rida. Ja. In seinem neuesten Track. Ja. Nächstes Mal auch Pitbull mit dabei. Ja, Pitbull. Oh nein. Oh Gott. Ein Punkt wollte ich noch machen. Und zwar, wir haben jetzt gerade über diese Rachegefühle oder wie man die oder was den Wunsch oder das Bedürfnis, was gut zu machen, gesprochen. Gestern gab es eine Szene, die, finde ich, sehr exemplarisch dafür war. Erinnerst du dich noch im letzten Jahr, als Curry einmal zum Korb gezogen ist und LeBron ihn so weggesmashed hat und ihm dann ordentlich Trash-Talk in die Ohren geschrien hat? So zu ihm so ein bisschen abfällig über die Schulter geguckt, so von wegen, ey Kleiner, bei mir ziehst du nicht zum Korb und bla bla bla. Gestern gab es dann die Szene, wo auf einmal das erste Mal im Spiel dieses One-on-One-Matchup wieder zustande gekommen ist und Curry einen Kreisel in LeBrons Kopf gedreht hat. Ich glaube, LeBron braucht den Navi, um aus der Kabine hinterher wieder rauszufinden, so ungefähr. Aber da war es nämlich genau andersrum. Er zieht zum Korb, macht den Bankshot rein, LeBron kommt mit dem Block nicht dran und dann kam genau der Trash-Talk von Steph Curry. Und der Timeout auch direkt und wieder. Und der Timeout direkt, genau, wie beim letzten Mal. Genau andersrum wie beim letzten Mal. Und deswegen glaube ich so ein bisschen, das ist also in solchen Szenen vergleichbar mit dem letzten Jahr, nur ich glaube, die moralische Überlegenheit, weil danach hast du LeBron, er hat sich dann irgendwann auswechseln lassen, auf der Bank gesehen und so völlig konsterniert geguckt und nach Luft japsend, weil er eben in 3 Possessions hintereinander Steph und Clay über den Platz jagen musste. Ich glaube einfach dieses, wie sagt man das denn, das Momentum, so diese moralische Überlegenheit, die Cleveland vielleicht im letzten Jahr hatte, nachdem Draymond dann gesperrt worden ist, ich glaube, die gibt's einfach in diesem Jahr nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, ey, es sind einfach, ne, wir sind beide irgendwie große Fans von Wahrscheinlichkeitsrechnungen und so Prozentsätzen und so. Wie um alles in der Welt soll denn Cleveland jetzt 4 der nächsten 5 gewinnen? Ja, das stimmt. Lass uns das vielleicht nochmal runterbrechen. Cool, dass du das noch erwähnst, denn das war wirklich eines der, oder das Momentum-Play des gesamten Spiels. Wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, was ich meine, checkt mal auf unseren Twitter Facebook-Kanal, twitter.com/fromdowntownpod. Übrigens, großartiger Tweet gestern Nacht mit dem Gesicht von Tyron Lue. Oh Gott, ich hab so gelacht. Das ist im Prinzip unsere Zusammenfassung. Da habe ich einen Retweet gemacht von dieser sogenannten Phantom Cam, die das in 50 Sekunden mega hochauflösend von einer sehr coolen Kameraperspektive eben aufgenommen hat, diesen Punkt, wo Curry ein bisschen wild in die Zone zieht, seinen Dribble aufrechterhält, wieder zurückgeht, ein bisschen seine Balance wiederfindet, dann diesen ganz klassischen Hesitation-Move anbringt, wo er eben dann so für eine Millisekunde so tut, als würde er jetzt eben den Ball in die Hände nehmen und zum Dreier aufsteigen. Darauf ist dann wirklich LeBron, man sieht das wirklich in dieser Zeitlupe so gut, wie er eine Millisekunde darauf reinfällt, ja, und eben einen Schritt overcommitted, wie angebissen, man halt sagt. Genau. Und dann, zack, sieht es direkt Curry, zieht in die Zone und sieht so leicht aus, aber tatsächlich LeBrons Hand kommt auch eine Millisekunde später zum Block gegen das Brett oben und dann versenkt er den, streckt die Zunge raus, klopft sich mit der Faust auf die Brust und das war's. Und diese Kameraführung, auch mal Kudos tatsächlich dann zur NBA und TNT, wie sie das alles aufnehmen, man sieht so viele Kleinigkeiten im Hintergrund, Fans, die aufstehen, die sich setzen, die schreien, die lachen, die ihre Handys zücken, wirklich Mitspieler, wie die Mitspieler reagieren, wie die Mimik und Gestik von den Spielern ist. Das ist wirklich, wirklich, wirklich Zucker. Insofern checkt das aus bei YouTube oder bei uns auf Twitter. Gerne übrigens auch mit uns in Konversation treten. Genug jetzt dem Recap. Wenn wir das nochmal runterbrechen auf eine andere persönliche Ebene vielleicht. Letztes Jahr hat das auch damit zu tun gehabt, dass Steph MVP wurde und alle Leute aber im Prinzip gesagt haben, ja, wie kann das denn sein? LeBron ist doch der beste Spieler der Welt. Und LeBron wirklich in den Finals gesagt hat, so, ja, hier kommt jetzt der MVP, dem versohle ich jetzt mal den Hintern, den Jungen in Anführungsstrichen. Ja. Und da kann man jetzt nicht umhin dann auch zu sagen, dass er das in gewisser Weise gemacht hat. Total. Und dieses Jahr ist es ein bisschen anders, das Vorzeichen. Da haben viele Leute so gesagt, ja, ist jetzt vielleicht Curry noch nicht mal der beste Spieler in seinem Team? Spielt das überhaupt eine Rolle? Mhm. Und im Prinzip sagt jeder, den ich kenne, auch natürlich mit Fug und Recht, LeBron ist der beste Spieler der Welt. Und jetzt diese Situation war dann echt, glaube ich, Redemption für Curry, einfach zu sagen, okay Leute, so hier bin ich. Ich habe ja auch ein bisschen was mitzureden. Ja. Und ich habe jetzt hier gerade mal den LeBron ein bisschen schwindelig gespielt. Ja. Don't call it a comeback. Ja. Ja, ist tatsächlich so. Also Curry wurde ja wirklich in der Saison, ich glaube, er hat sich auch so bis, er hatte das auch mal selber gesagt, am Anfang der Playoffs, so bis Weihnachten wirklich sehr zurückgenommen in seiner Spielweise. Das hat man dann auch gesehen bei dem Spiel der beiden gegeneinander an Weihnachten, wo nicht klar war, wer jetzt die Verantwortlichkeiten in den letzten Minuten im vierten Viertel übernimmt. Erinner dich, die hatten mit 14 geführt und Cleveland hat das Spiel noch gewonnen. Sorry, und da war nicht klar, ob jetzt wirklich Curry der Boss ist oder KD der Boss ist oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist mittlerweile egal, weil die beiden sich so gefunden haben auf dem Platz, dass sie ihre Rollen, ich meine, wir haben jetzt zwei Beispiele gesehen in den Finals bei zwei Spielen, ihre Rollen so gefunden haben. Und du hast total recht, Curry zeigt jetzt natürlich, Leute, es ist ja echt nett, wie ihr alle über Harden und über Kawhi und über Westbrook geredet habt und so weiter und so fort, aber ne, wie du schon sagst, ich bin auch noch da. Und ich glaube, das ist auch ähnlich, was KD jetzt gezeigt hat bisher in den Finals. So, ja, ich hatte so ein bisschen, ich habe den ganzen Sommer Scheiße gekriegt irgendwie, weil ich zu dem Team gegangen bin, was mich geschlagen hat. Und ich kann LeBron ja sowieso nur schlagen, wenn ich mit den Warriors zusammenspiele und so weiter und so fort. Und ich zeige jetzt mal, wer irgendwie der Chef im Ring ist. Und er scheut ja auch keine Konfrontation mit LeBron in der Offense oder in der Defense. Und ja, das ist schon, wenn zwei mit so einem Talent, zwei so Feuer fangen und so locked in sind, dann ist das meiner Meinung nach, glaube ich, gar nicht mehr aufzuhalten. Andersrum LeBron natürlich, muss ich sagen, er macht jetzt noch nicht mal irgendwie so seine besten Spiele, wo du so sagst, ey, das ist so ein krasses LeBron-Spiel, Mann. Und selbst wenn du kein Fan von ihm bist, dann musst du das trotzdem feiern, weil das einfach so ein All-Time-Great ist. Und trotzdem stehen da irgendwie 29, 8 und 11 oder so. Ne? Also das ist halt auch Wahnsinn einfach, dass es noch nicht mal ein Spiel ist, wo du sagst, boah, bis vielleicht auf die erste Halbzeit, da hat er das Spiel an sich gerissen und trotzdem stehen da halt Deadlines, die einfach so Top 10 All-Time sind. Also das ist schon verrückt, was da überhaupt an Spielern gerade aufeinander trifft. Ohne jetzt mal über Kyrie und Clay und Draymond und Kevin Love zureden, die wahrscheinlich auch alle Hall of Famer werden. Ja. Ja, gut. Interessant, dass du da jetzt Clay nennst. Ich glaube, da könnte man sogar noch ein bisschen debattieren, aber ich glaube, das ist eine Sache, die nicht für jetzt, sondern für die Offseason ist oder für in ein paar Jahren. Fakt ist, das Spiel hat schon entertained, hat schon unterhalten. Aber meinst du, dass also wie sehr unterhalten fühlst du dich denn? Es ist, glaube ich, viel der Faktor, ja, wie krass sind die denn eigentlich? Ja, genau. Als es vielmehr ist, hey, jetzt, was passiert in der nächsten Possession, sondern du schaltest eben in dem Fall nicht ab, weil du halt sagst, so, ja, wann hört das auf? So, wie viele Dreier splashen die noch und gibt's noch einen Run, wo dann nochmal irgendwie von der Mittellinie hochgestiegen wird oder sowas? Oder jetzt ganz am Ende war es, knacken sie tatsächlich die 130 Punkte in einem Finals-Spiel, dass du dann eben noch einem Patrick McCaw zuschaust oder halt einem Ian Clark. Es ist aber nicht dasselbe, als wenn es jetzt eben eine Crunch-Time-Possession gibt. Nee, also bei mir sind es drei Sachen. Einmal, was den Spielfilm sozusagen angeht, ist bei mir jetzt im zweiten Spiel so gewesen, wie lange schaffen sie es, dran zu bleiben? Nicht so sehr, dass das Spiel irgendwie, dass ich davon ausgehe, dass das Spiel am Ende spannend ist und es irgendwie auf eine Possession ankommt, sondern wie lange schafft es Cleveland, wann muss Cleveland abreißen lassen, sozusagen? Dann die zweite Sache, natürlich irgendwie so die Kinnlade auf dem Boden. Also ich habe sowas nicht mal ansatzweise in der Form jedenfalls, in der Schnelligkeit, in der Pace, in dieser mit dem Shooting habe ich noch nie gesehen, so in der Zeit, in der ich jetzt NBA gucke. Und dann das Dritte ist, worüber ich mich freuen kann, dass halt so viele fantastische Spieler auf dem Platz stehen. Und selbst wenn Kyrie kein gutes Spiel macht, sind da halt mal ein paar Possessions dabei, wo er einfach das krasseste Handling in der ganzen Liga hat. Aber natürlich am Ende des Tages ist es trotzdem so, dass ich unbedingt, du weißt, ich bin nicht für Cleveland in den Finals, nie gewesen, aber ich möchte, dass das dritte Spiel unbedingt an Cleveland geht. Ich weiß nicht, wie es passieren soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es passiert. Möchte aber, dass es passiert, weil ich habe keinen Bock, dass die Finals in 5 Tagen zu Ende sind. 5 Tage zu Ende, oh Gott, das wäre eine lange Offseason. Freitag wäre das letzte Spiel. Mittwoch ist Spiel. Dann drei. Nur noch Draft Express Videos schauen für Picks 7 bis 9 für mich. Ja, das stimmt. Ja, oder siehst du das anders? Also man freut sich über die individuelle Klasse, man freut sich irgendwie darüber, was da gerade so passiert, aber jetzt ist doch irgendwie so, dass man sich wünscht, ey, komm, wenigstens ein 4-1, 4-2 oder so, weil auf uns. Also ich sag mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische, es wären jetzt nicht die ersten Finals, wo ich sage, ich muss mir um jeden Fall die Nacht durchschlagen oder weiß ich nicht, mir einen Tag frei nehmen oder sowas oder sagen, ich kann nicht zur Arbeit kommen oder weiß der Geier was, um mich vor den Fernseher zu klotzen und dieses Spiel zu gucken. Ja. Da weiß ich schon, das wird im Zweifel nicht passieren, weil dann sage ich mir, ja gut, dann kann ich es mir auch nachher angucken oder ich versuche eben ein bisschen was mitzubekommen. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz guter Indikator. Jetzt gerade bei uns, die wir ja sogar in der Saison schon recht häufig irgendwie bis nachts um 3 aufbleiben, dass man dann das in letzter Instanz eben machen muss bei den Finals. Und, hast du total recht. Ja. Das ist ein bisschen schade. Hast du total recht. War bei mir jetzt heute auch so, weil eben heute Pfingstmontag ist. Das nächste Spiel ist am Mittwoch. Und ich gehe davon aus, dass es vielleicht sogar noch extremer werden könnte, wenn die Warriors jetzt nach Cleveland fahren, je nachdem, wie gebrochen diese Mannschaft von Cleveland tatsächlich ist. Aber selbst wenn es ein spannendes Spiel gibt und selbst wenn die Cavs auf 2-1 verkürzen, dann werde ich trotzdem nicht Dienst in Kauf nehmen, Donnerstag mit Streichhölzern im Büro zu sitzen. Ja, eben. Ich guck's mir dann auch. Nimm mal 2-14. Spurs gegen die Heat. Ja. Was war denn da los, Mann? Da habe ich halt Schüttelfrost gehabt den ganzen Tag über und habe darauf gewartet, dass irgendwie der Sprungball eben passiert. Insofern, das ist jetzt echt ein bisschen anders, wenn wir schon darüber reden, wie witzig es ist, dass mein Ian Clark-Ding irgendwie aufgegangen ist, dann ist das kein gutes Zeichen. Was machen wir denn jetzt mit dem Spiel 3? Also gehst du davon aus, dass sich grundlegend was ändern kann überhaupt bei den Cavaliers? Oder haben sie eigentlich schon alles versucht, was so geht und müssten jetzt darauf hoffen, dass irgendwie eine 45-Punkte-Performance von Kyrie das Spiel rumreißt? was wäre denn zum Beispiel damit jetzt einfach zu sagen, also wäre das vermessen zu sagen, okay, LeBron, du wirfst heute 30 Mal? Ich glaube eher, ist das zu viel? Du ziehst 30 Mal. Werfen bitte nicht. Ich glaube, wenn er 30 Mal wirft, dann ist das Spiel vorbei. Weiß ich nicht. Er hat nur, also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, er hat 12 von 18 geworfen aus dem Feld. Für mich kann er gerne auch irgendwie 28 Mal werfen. Ja, aber ich meine ja nicht, nicht unbedingt. Gerade wenn sie 100 Possessions haben. Von ja, den 12 natürlich. Von 18 waren ja 8 Korbleger, ne? Und das muss er machen. Aber es ist halt auch so, ich glaube, dass man das nicht einfach hochrechnen kann, dass man eben sagt, ja, 18 sind jetzt irgendwie zu wenig, jetzt machen wir 10 mehr, weil das heißt einfach, dass er defensiv überhaupt gar keine Luft mehr hat und auch offensiv natürlich dann die Effizienz ja darauf leidet. Fakt ist aber, dass letztlich für mich auch sogar irgendwie teilweise einen LeBron-Jumper nochmal besser ist, als irgendwie, dass Dan Williams einen Wurf nimmt. Ja, oder ja. ob er nur 3 anstatt 6 Würfe nimmt, dann hätte ich tatsächlich lieber, dass LeBron und Kyrie halt mehr werfen. Aber Phil, ich glaube, der vielleicht ist das platt. Jetzt ein bisschen. Ich glaube, der ist platt. Ich glaube wirklich, der ist. Ich habe ihn noch nie so gesehen wie da in dieser einen Szene auf der Bank. Geschwitzt wie Patrick Ewing. Nach Luft geschnappt wie ich nach 5 Minuten auf dem Freiplatz. Völlig konsterniertes Gesicht. Irgendwann ist vielleicht einfach auch mal die Puste für ein paar Tage weg. Ne? Also. Darf ich dir eine Frage stellen? Das ist totaler Schrott im Prinzip, aber fällt mir jetzt auf Anhieb ein, unter anderem, weil das natürlich gerne gemacht wird von den Schreiberlingen dieser Welt. Setz bitte mal Durant in das andere Team. Was passiert? Ja, mit der aktuellen Form könnte es sein, dass das ein bisschen knapper wird. Nein, Durant für LeBron. Ja, ja. Ernsthaft? Meinst du, Durant könnte mehr reißen als LeBron? Also, wenn wir nur die beiden letzten Spiele angucken, ist Durant besser. Ich sag nicht, dass Durant der beste Spieler der Welt ist, aber in der aktuellen Formkurve würde ich ihm den Notch über LeBron geben. Ja, ist natürlich schwierig, weil es natürlich auch Spielanlage ist und LeBron da wesentlich mehr Facilität hat. Das Spiel ist ja auf ihn zugeschnitten. Durant natürlich, aber... Ich frage mich halt häufig, es ist wirklich faszinierend und ich glaube, irgendwann werden wir zu diesen Serien zurückkommen, wenn es um Legacy geht. Das ist vielleicht auch eine Sache, die wir noch besprechen dann im Sommer. Ich weiß, dass du da einen sehr starke Meinung zu hast, aber ich glaube schon, dass es mittlerweile eine valide Diskussion ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist jetzt nicht mehr absolut von der Hand zu weisen, dass man die Goat-Schublade öffnet und wenigstens darüber redet. Nee, Alter. Was? Echt nicht. Ich kann diese Diskussion überhaupt nicht nachvollziehen. Okay. Zu keinem einzigen Prozent kann ich das nachvollziehen. Null. Okay, ich glaube, wir nehmen uns mal ein bisschen Zeit. Das ist ein Typ, der jetzt einen Losing Record hat in den Finals und dessen Losing Record noch schlimmer werden wird. So geil er auch ist. Und da ist ein Typ, der da 6-mal angekommen ist und 6-mal alles rasiert hat, noch nicht mal ein 7. Spiel zugelassen hat, der jetzt also schon eine bessere PIA hat als LeBron und LeBrons wird ja jetzt noch erst schlechter werden. Ja. 6 Finals MVPs, 6 Teilnahmen, 6 Championships. Ich kann nicht verstehen, warum diese Diskussion überhaupt geführt wird. Und ich finde diese Diskussion, da haben wir aber auch schon öfter drüber gesprochen, ich finde diese Diskussion einfach auch so müßig. Weil das beides so unterschiedliche Spieler sind und beide aus so unterschiedlichen Zeiten kommen. Warte mal, jetzt ist gerade... Oh nein, Emergency aufgelegt. Hey, meine Rage hat das Internet gekappt anscheinend. Ja, nicht, wir heben nicht, uns das für nicht die Offseason. Nicht Kim Kardashian auf. Arsch, sondern deine Rage bricht das dann. Ja, wir heben uns das für die Offseason auf, Mann. Das ist ja auch interessant, dass wir da beide so konträre Meinungen haben, aber. Nein, ich öffne nur eine Schatulle. Ich öffne vielleicht gleichzeitig die Box. Du weißt, wo du mich ein bisschen pieksen kannst. Ja, nein, aber lass uns das wirklich machen. Ich glaube, was ich damit meine, ist halt schon, dass man ein paar Sachen auf den Tisch legen kann, die man dann seziert. Nehmen wir zum Beispiel die All-Time Scoring Records Geschichte. Dann, das ging ja jetzt los. LeBron ist All-Time Playoff Leader in den Punkten. Das hat natürlich recht viel mit der Anzahl der Spiele zu tun, die eben wesentlich höher sind als bei Nein, aber dann kannst du auch runterbrechen auf Points per Game und so weiter und so fort. Also es ist schon, also man kann es wenigstens öffnen und die Sachen halt ein bisschen sezieren. Sagen wir so. Es ist nicht so, dass ich da eine einseitige Meinung hätte, aber ich finde es trotzdem eine interessante Fragestellung. Ja, wie gesagt, ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Ey, der eine war sechsmal da, hat sechsmal gewonnen, war sechsmal der Beste. Der andere hat 2011 versagt, in jedem vierten Viertel gechoked, hat 2014 gegen die Spurs mit einem Abstand von den Punkten verloren, wie noch nie jemand anders in den Finals vorher und wird jetzt gerade vielleicht gesweept. Wie kann man überhaupt darüber reden? Ich verstehe das nicht. Was kann er denn mehr machen, Mann? Jetzt mal ganz ehrlich, er spielt im Zweifel gegen das beste Team der Geschichte. Die Golden State Warriors hätten wahrscheinlich halt die 96er Bulls geschlagen. Ja, gut, ich sag ja gar nicht, dass er jetzt noch mehr macht. Ja, aber halt so, dann würde man halt, weißt du, was ich meine, wenn man das jetzt umdrehen würde. Und das ist auch wieder eine Frage. Again, ich sag nicht, dass es irgendwie valide ist, aber man kann auf jeden Fall darüber reden. Strength of Competition, das ist eine Sache, über die gesprochen worden ist. Wie gut sind wirklich die Gegenspieler von Jordan gewesen in den Playoffs, die er halt denen er gegenüberstand. Fakt ist einfach, dass jetzt zum Beispiel Cleveland dreimal hintereinander gegen arguably das beste Team in der Geschichte des Basketballs gespielt hat. Aber Phil, diese 7 Finals-Teilnahmen, Mann. LeBron läuft seit 5, 6 Jahren auf Socken in die Finals, Mann. Der spielt nur gegen Scheiße. Toronto, Indiana, was für eine. Das ist nicht mal. Also, da kommt noch Heat rein jetzt, hintenrum. Wirklich? In den Podcast. Ja. Heat! Tschum, tschum, tschum. Weißt du, das ist der Bunsenbrenner. Ja. Oh ja, ihr merkt schon, das wird eine interessante Diskussion in der. Hey, ich habe deinen geilen Paintjob noch gepimpt. Hast du? So, on air schicke ich es dir jetzt. Geil. In unserem öffentlichen Videotelefonie-Software-Tool. Öffne es. Warte. Ich habe dir gesagt, mach es doch noch etwas mehr sophisticated. Bums. Ich habe es noch schäbiger gemacht. Dann wird die Line aber auch in dem Bild geändert. Wer gesucht werden, die zwei Leute, die gestern in der Oracle Arena Feuer gelegt haben. Okay. Die Brandstifter. Ja. Abgebrannt, Halle abgebrannt. Ja. Wer zündete die? Ja, let's do this. Halle abgebrannt, wer zündete die Oracle Arena an? Ja. Brandstiftung. Ja, okay, auf geht's. Also, liebe Leute, ich hoffe, euch hat dieser Doppelpott gefallen. Wir machen jetzt ein Timeout bis übernächsten Monat und dann sprechen wir uns bald wieder. Ja, so sieht's aus. Mittwoch geht's weiter. Freitag geht's weiter mit Game 3 und 4 und ihr habt ja gerade schon in der Diskussion gehört, was in der Offseason bei uns los sein wird. Also, schreibt uns bei Twitter, bei Facebook, seid mal nicht so schreibfaul. Trinkt auch mehr Wasser. Ja, kommentiert mal ein bisschen, streitet euch ein bisschen mit uns, irgendwie sowas. Macht mal. Also, bis dahin, from downtown. Reingehauen.